Herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, herzlich, willkommen. Herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen. Wenn ich heute ein bisschen nasal klinge, dann tut mir das sehr leid, weil ich habe halt Heuschnupfen und das macht sich dann immer genauso bemerkbar. Das soll mich aber nicht davon abhalten, in dieser Woche endlich auch mal wieder einen Comic-Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, wenn ich zwischendurch ein bisschen schniefe und ein bisschen nasal klinge, es tut mir leid, aber wie gesagt, Heuschnupfen. Da kann man nichts gegen machen, außer vielleicht weniger Heuschnupfen. Badumtis. Worum geht's heute? Ich möchte heute zwei, drei Wörter verlieren zum Gratis-Comic-Tag, der in der letzten Woche über die Bühne gelaufen ist. Dann möchte ich natürlich wieder reden über Convergence. Dann möchte ich natürlich noch ein paar Worte verlieren zu Secret Wars. Und dann im Anschluss geht's nochmal ganz kurz über die Promo, die wir jetzt, ich glaube, von CBS gesehen haben, zu Supergirl, zur neuen TV-Serie. Da habe ich auch noch zwei, drei Wörter dazu zu sagen. Also ohne lange Vorschweifungen, Abschweifungen und Nachschweifungen, also jetzt mal sofort hier zum Gratis-Comic-Tag. Ich habe dieses Jahr gar nicht so viele Hefte mitgenommen, was einfach auch daran liegt, dass wir dieses Jahr nicht weggefahren sind. Im letzten Jahr haben wir das ganze Jahr noch, die letzten zwei Jahre sogar noch, haben wir ja noch Reisen unternommen, das eine Mal zumindest noch bis nach Osnabrück. Also ich glaube, damals war das die Runde Grevenmünster-Osnabrück von Rheine aus gesehen. Und im letzten Jahr, das ist dann ja auch verpodcastet worden, waren wir dann in Münster und dann hinterher sofort in Köln, was wir dann ja auch großartig bereut haben. Dieses Jahr haben wir beschlossen, eben entsprechend nicht wegzufahren, weil das Angebot am Gratis-Comic-Tag, das hatte ich schon relativ früh gesehen, meiner Meinung nach relativ durchschnittlich war. Und im Grunde genommen konnte ich mir im letzten Jahr dadurch, dass wir von den circa 30 Heften noch tatsächlich ungefähr so 22, 24 Hefte zusammengetragen haben, ein sehr gutes Bild davon machen, von dem Angebot. Das Angebot ist dieses Jahr also inhaltlich natürlich anders, aber von der Ausrichtung her ist es deckungsgleich. Das heißt, es gibt wieder mal Superhelden, es gibt wieder mal irgendwelche Kindercomics. Und im Groben und Ganzen, den Überblick, den ich eben haben konnte, es wirkte dieses Jahr also mal wieder wie der Gratis-Leseprobentag. Natürlich mit ein paar Ausnahmen. Eine Ausnahme davon habe ich in der letzten regulären Nerd-Nerd-Sendung ja schon vorgestellt. Das ist U-Comics gewesen. U-Comics ist wie jedes Jahr eins meiner Highlights seit 2013. Da geht auch nichts drüber hinweg. Allerdings war das eigentlich fast schon mein einziges Highlight, wenn man mal von einem Beitrag von Carlsen absieht. Die haben ein Heft gemacht mit dem Schaffen, so eine Werkschau hätte ich fast schon gesagt, mit dem Schaffen von Reinhard Kleist. Ich habe das Comic, Gratis-Comic, bei meiner Bestellung in Anführungszeichen, bei meiner Reservierung, erstmal außen vor gelassen, weil das Cover war mir zu schlicht. Das ist also im Prinzip ein rotes Cover gewesen, mit ein paar Bergen drauf. So sah es zumindest noch in dieser Gratis-Comic-Tag-Werbung, in diesem Flyer, so sah es noch aus. Tatsächlich ist es aber so, dass das Cover jetzt aktuell eben mit Reinhard Kleist selber ist, in so einer Studiosituation, wie er da in seinem Zeichenstudio sitzt und dann eben da eben posiert. Und inhaltlich ist das Heft also wirklich ein Ausnahmeheft. Also das habe ich lange nicht gesehen, dass sich ein Heft wirklich ausschließlich mit dem Werk eines einzigen Künstlers beschäftigt und das und diesen Künstler auch tatsächlich so dezidiert wirklich vorstellt. Vorne im vorderen Teil ist eine Comic-Reportage drin, die über ein Flüchtlingslager im Nordirak dreht. Also das ist sehr, sehr persönlich, sehr, sehr nah an den Menschen dran. Sehr interessant auch gezeichnet, sehr interessant erzählt. Das wären jetzt zwar nicht unbedingt Comics, die ich wirklich jetzt, weiß ich nicht, wöchentlich oder monatlich lesen würde, weil es einfach so nicht mein Geschmack ist, aber die Art, wie das hier erzählt wird, ist einfach sehr innovativ und also für mich zumindest, weil ich hatte sowas noch gar nicht gesehen, sowas wie eine Comic-Reportage. Das ist ein Medium, was mir also bisher völlig fremd gewesen ist. Und das wird hier einfach sehr, sehr schön gelöst. Danach gibt es einen schönen dicken Artikel von Andreas C. Knigge, wie er glaube ich heißt, der sich hier dem Schaffen von Reinhard Kleist nochmal im Detail widmet, bestimmte Werke vorstellt, so ein bisschen auch so die ganze Chronologie von Reinhard Kleist ein bisschen präsentiert. Und im Anschluss gibt es dann den Rest des Heftes, also noch sehr, sehr viele schöne Artworks und Pin-Ups, Entwürfe und so Auszüge aus den bisherigen Graphic Novels, Comics, was auch immer, von Reinhard Kleist. Das ist ein Beispiel für ein Heft, wie es eigentlich jeder Verlag machen könnte. Und gerade Panini, die haben immer so 4 Hefte, um so alle Bereiche abzudecken, die Panini so veröffentlicht, eben Superhelden, Kindercomics, Mangas, das sind glaube ich dieses Mal eben die beiden Superhelden-Comics, dann einmal die Simpsons und dann wieder mal der obligatorische Pokémon-Comic. Bei Panini bin ich immer wahnsinnig enttäuscht. Okay, die haben unter Umständen gar nicht eine andere Möglichkeit, ihr Programm zu präsentieren, weil das ja im Grunde genommen ein reiner Lizenzverlag ist. Die haben ja gar nicht sowas wie eigene Zeichner, sondern die nehmen dann immer die Lizenzen von den einzelnen Künstlern oder auch den Fremdproduktionen auf und veröffentlichen das dann im Anschluss. Trotzdem könnte man hingehen und zumindest sagen, so, das hier sind unsere deutschen Zeichner, könnte vielleicht Schlogger, könnte Sarah Burini und auch so ein paar andere Zeichner, die man jetzt ja so nach und nach auch da in das Verlagsprogramm reinholt, vielleicht mal so ein Heft zusammenstellen lassen, um zu zeigen, das ist die deutsche Comiclandschaft. Das wird nicht gemacht und ich weiß auch ganz genau, warum das gemacht wird. Der Gratis-Comic-Tag ist eigentlich in Anführungszeichen gratis. Das heißt, natürlich zahlt der Comic-Einzelhändler diese Hefte an den Verlag, was aber, glaube ich, als einziger Posten da wirklich bezahlt wird, sind die Druckkosten. Ich glaube, das ist das, was der Comic-Einzelhändler tatsächlich bezahlt. Dann verteilt der Einzelhändler eben diese Hefte gratis an seine Leser. Und da ist natürlich dann nicht die Kohle da beim Verlag, noch großartig redaktionell Arbeit zu leisten. Und gerade wenn du natürlich einen Verlag hast, der einzig und allein auf Basis von Lizenzen arbeitet, der kann sich das vielleicht gar nicht großartig leisten, da redaktionell noch mit ein paar Leuten sich hinzusetzen und Sachen extra für den Gratis-Comic-Tag zusammenzustellen, so wie das eben hier von Underground-Comics gemacht wurde, sich also wirklich hinzusetzen und dieses Heft zu produzieren oder wie es auch vor ein paar Jahren mal von Plemplem gemacht wurde. Insofern habe ich Verständnis dafür, dass es nicht gemacht wird, dass der Gratis-Comic-Tag aber seit ein paar Jahren zum Gratis-Leseprobentag verkommt, kann ich nicht nachvollziehen. Trotz alledem gab es auch dieses Jahr wieder ganze Alben. Ich glaube, dieses Jommeke, was es dieses Jahr gab, das hatte ich dann kurz in der Hand. Das war auch tatsächlich wieder ein ganzes Album, genauso wie es im letzten Jahr war. Ich hätte mir das vielleicht auch geholt, aber das aus dem letzten Jahr hat mir gar nicht so gut gefallen. Deswegen habe ich das dieses Jahr ausgelassen. Ich habe mir also dieses Jahr bloß, also für Tobi habe ich mir dieses Jahr, glaube ich, das Marvel-Heft zurücklegen lassen. Das DC-Heft aus Amerika hatte Tobi im letzten Jahr sich ja selber mal besorgt. Dementsprechend brauchte er auch Futures End nicht und eben auch dieses obligatorische zusammengeklatschte aus irgendwelchen random zusammengeklatschten Simpsons-Comics der letzten paar Jahre Heft habe ich ihm also dann auch eben mitgegeben, weil ich dachte so, ich brauche die Hefte in diesem Jahr nicht, ich habe gar nicht den Anreiz, so viele Hefte kennenzulernen. Ich habe dann glaube ich selber nochmal dieses Prinz-Eisenherz-Heft mitgenommen, weil ich einfach Bock auf diese Figur habe. Im Grunde genommen war für mich dieses Jahr beim Gratis-Comic-Tag nichts dabei. Ich bin vielleicht auch gar nicht mehr die Zielgruppe, weil ich mich sowieso sehr stark über Comics informiere und so weiter und so fort. Nur ein Leser, der zum Gratis-Comic-Tag kommt und dann ein Gratis-Comic haben möchte und dann bloß so eine Werbung bekommt, eine Leseprobe, wo nach 3 Kapiteln Manga vielleicht auch schon wieder alles vorbei ist, der wird sich im nächsten Jahr auch denken, ne komm, ich bleib zu Hause. Da kann der Veranstalter nichts dafür. Das ist wirklich die Schuld, in Anführungszeichen, der Verlage, die dieses Programm einfach Jahr für Jahr immer wieder bieten. Panini ist da kein Einzelfall, Kase macht ja nichts anderes. Die haben eben auch immer diesen Manga-Auszug. Dieses Mal, glaube ich, von Übelblatt, was sich Max ja schon mal in einer der vorherigen Nerd-Nerd-Sendungen angeguckt hat. Nur wenn man nach Amerika guckt, da findet man eben nicht nur diese Hefte, diese Comic-Hefte, sondern da hat, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob es Kodansha gewesen war oder Viz Media, diese Manga-Verlage, also der Verlag, der eben Attack on Titan macht, der hat also dieses Jahr wirklich einen kleinen Manga rausgegeben. Natürlich auch in billigem Papier, nicht so besonders schön verarbeitet, aber da gab es wenigstens einen Manga. Archie hat in der Vergangenheit immer auch so einen Archie-Digest rausgebracht mit so ein paar Archie-Comics. Da habe ich hier einen rumliegen. Einfach um zu zeigen, so das ist das, was wir auch im Programm haben. Die Vielfalt in Amerika ist allein durch die Vielzahl an Verlagen, an Ausrichtungen, an Programmen wesentlich größer. Und eigentlich bietet das die deutsche Verlagslandschaft auch. Und ich begreife einfach nicht, warum die Verlage da nicht ein bisschen mutiger sind und ein bisschen mehr experimentieren, vielleicht auch ein bisschen mehr investieren, weil im allerbesten Fall profitiert da zuallererst erstmal der Comic-Einzelhändler von, weil die Leute dann tatsächlich auch wiederkommen. Dann natürlich im Umkehrschluss auch der Comic-Verlag, der dann mehr Einheiten verkauft dann natürlich. Natürlich verdient man sich an einem Comic-Heft nicht dumm und dusselig. Dass Comics immer teurer werden, liegt nicht daran, weil sich die Comic-Verlage das alles in die Tasche stecken wollen, sondern weil die Produktionskosten halt auch immer teurer werden. Und die Gewinnspanne ist einfach wirklich pro Heft, ich glaube, irgendwo nur im einstelligen Cent-Bereich, im niedrigen einstelligen Cent-Bereich pro Einheit. Und da müssen natürlich Sachen auch ganz knallhart kalkuliert werden. Das soll es an der Stelle auch mal gewesen sein zum Gratis-Comic-Tag. Ich habe mich da in der Vergangenheit, in der letztjährigen Gratis-Comic-Tag-Sendung auch lang und breit schon drüber ausgelassen. Das kann man sich im Zweifelsfall nochmal nachhören. Ich möchte noch Wochen 5 und 6 von Convergence eben einmal kurz abhandeln, damit ich es auch erwähnt habe, weil der Event stand in Woche 5 ein bisschen auf der Stelle. Man hat also weiterhin die Figuren in die nächste Schlacht geführt, hat ein kleines Mysterium um Telos aufgemacht. Es scheint also dann doch wohl kein neuer Charakter zu sein, sondern nur eine Abwandlung eines alten Charakters, den ich aber persönlich auch nicht kannte. Dann bringt man noch Warlord, also Travis Morgan und seine Frau ins Kartaris. Die lässt man noch über die Klinge springen, wo ich auch gedacht habe, so, warum? Ne? Also ihr braucht einen tollen, interessanten Handlungsort für eure Geschichte, also verlegt ihr das nach Skataris, dann braucht ihr noch Bauernopfer. Das heißt, ihr nehmt eine alte, klassische, wirklich sehr beliebte Comicfigur und bringt sie um. Erst seine Frau, damit man einen Grund hat, dass diese Figur wütend in die Schlacht ziehen kann, und in dieser Schlacht stirbt dann Warlord, wo ich gedacht habe, das ist jetzt bitte nicht euer Ernst. Deimos nimmt Yolanda so ein bisschen unter die Fittiche, erklärt ihr so den Zusammenhang mit ihrer ehemaligen Origin. Sie war ja damals zu Zeiten von der Crisis on Infinite Earth, war sie ja dann mal irgendwann Wildcat. Deimos klärt Yolanda praktisch darüber auf, dass sie schon mal ein vorheriges Leben hatte und so weiter und so fort. Das kann sie gar nicht fassen. Soviel zum F5, also es wird echt immer schlimmer und immer verschwurbelter. Dazu jetzt eben auch der Zeichnerwechsel nach Adam Kubert. Nein. Also dieses Mal auch wirklich keine gute Arbeit von Adam Kubert, leider. F6 geht dann am Anfang einen etwas interessanten Weg. Und zwar sieht man die Auswirkungen des Convergence-Events endlich, in Woche 6, endlich die Auswirkungen von Convergence auf die Mainstream-DC-Kontinuität, das heißt Erde-Null-Universum oder Universe Designate Zero, je nachdem, wie man das sagen möchte. Man hat Superman, Supergirl, man hat den Red Lantern Corps, diesen Renegade Green Lantern aus Threshold, wo mir der Name gerade nicht einfällt, und was ich ganz witzig finde, eben auch Captain Carrot, also nicht Captain Carrot, sondern Captain Carrot aus Threshold, diese neue Rocket Raccoon-artige Variante von Captain Carrot, eben im All herumschweben, die dann eben den Übertritt dieses Convergence-Planeten in den Normalraum beobachten. Die Justice League United ist zu sehen, die normale, reguläre Justice League ist kurz zu sehen. Und zum ersten Mal in diesen 6 Wochen wird ein Bezug zum Erde-Null-Universum hergestellt, was ich ganz spannend finde. Man sieht anschließend Nix Uatan, den Superjudge, den wir jetzt auch, ich glaube, 8 Monate oder 9 Monate, vielleicht sogar 10, in Multiversity begleitet haben. Der beobachtet eben diesen Einbruch des Multiverses eben auch tatsächlich. Und auch Darkseid sieht man kurz, wie er eben dieses Phänomen beobachtet. Der hat aber nichts anderes zu sagen als, ne, ich will das nicht sehen, wir ziehen jetzt in den Krieg. Ne, so nach dem Motto nochmal so ein bisschen so einen gewollten Bezug zu haben auf die normale DC-Kontinuität, das, was jetzt gerade auf Erde Null passiert praktisch. Und ja, ich finde es auf der einen Art sehr interessant, auf der anderen Art ist es ein bisschen gewollt, weil man witzigerweise genau die Figuren hat, die sich in den letzten Jahren am stärksten geändert haben oder in Convergence selber eine wichtige Rolle spielen. Und dazu gehören eben Superman und Supergirl. Die spielen also in mehreren Versionen natürlich eine wichtige Rolle in Convergence. Dann Captain Carrot ist eine alternative Version von Captain Carrot, der ja auch dann in Convergence auftaucht. Guy Gardner hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, ist zu einer roten Laterne geworden, steht da im Raum, und sind auch ein paar neue Charaktere da zu sehen. Also im Grunde genommen wird da wirklich versucht, gewollt irgendwo einen Bezug herzustellen, vielleicht sogar so ein bisschen so dieses Spiegelbild auch klar zu machen. So, hier haben wir Erde Null. Erde Null ist immer im Wandel. Erde Null ist immer den größten Veränderungen unterlegen, wenn es eine Crisis gibt. Und alle anderen Erden sind quasi Konstanten, wenn man es ein bisschen übertrieben sagen möchte. Im Grunde genommen ist es auf der einen Art, wie gesagt, interessant, auf der anderen Art gewollt. Ich bin gespannt, wohin das führt, ob man das in der Zukunft nochmal wieder aufgreift in den nächsten Heften. Wie gesagt, dieser Convergence-Planet dringt gerade in den Normalraum ein. Man könnte da also jetzt tatsächlich die Erde-Null-Charaktere mit reinnehmen. Ob das tatsächlich de facto gemacht wird, weiß ich nicht. Im Heft selber formieren sich dann zwei Lager, also in der Geschichte selber formieren sich dann zwei Lager. Die einen, die gegen Deimos sind und die anderen, die für Deimos sind. Also alle Bösen und Schurken sind dann eben größtenteils Schurken und Bösen, sind dann eben auf der Seite von Deimos und steigen in den Kampf ein und alle guten Helden von den verschiedenen Realitäten kämpfen dann eben gegen Deimos. Und das ist genau das, was ich erwartet habe. Hier wird also wirklich genau das geliefert, womit ich die ganze Zeit gerechnet habe, und das ist echt enttäuschend, dass man also nicht hingeht und irgendwie mal einen neuen Weg geht, sondern wirklich, ja, ich sag mal so, altbekannte Pfade nochmal weiter platt tritt, wieder die große, unvermeidbare Schlacht am Ende liefert und überhaupt nichts Eigenes in diesen Event reinbringt. Matthew Peterson bei Major Spoilers hat gesagt, die meisten Leute erinnern sich an die Crisis aus den 80ern, vor allem deswegen, ja, aufgrund der letzten drei Hefte, also auf die Auswirkung, auf diese wirkliche, auf diesen Zusammenbruch des Multiverses, daran erinnern sich die Leute quasi am allermeisten und am ehesten noch. Matthew Peterson sagte, also die Leute werden Convergence so in Erinnerung behalten, wie es endet. Und nicht, wie es die sechs oder sieben Hefte im Vorfeld gewesen ist. Ich bin gespannt, ob diese Rechnung so aufgeht, ob das tatsächlich so sein wird, dass Convergence so den Leuten im Gedächtnis bleibt. Ich sehe das bei der Crisis ein bisschen anders, denn die Crisis ist mir vor allem im Gedächtnis geblieben, dadurch, dass Barry Allen gestorben ist, dadurch, dass Supergirl sich geopfert hat. Das sind die Elemente, die ich in der Crisis einfach tatsächlich am ehesten zurückbehalten habe und nicht zwangsweise nur dieser Zusammenbruch des alten DC-Multiverses. Ich bin gespannt, was tatsächlich dann an Folgen für das Erde-Null-Universum übrig bleibt. Vielleicht wechseln ein paar Charaktere von dieser Convergence-Erde in das normale DC-Universum über. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich bin auch gespannt, wie die Welt für die Erde-2-Charaktere am Ende aussieht. Was ich nicht mehr sehen kann, ist dieser ewige Fokus auf Dick Grayson, dass man ihn zu Batman machen möchte. Ja, okay, das ist ja auch schon quasi passiert. Er hat ja diesen Anzug, er hat sein Logo auf der Brust, das ist alles schon passiert. Und man wusste, dass das passieren wird. Also ab der ersten Szene, als Dick Grayson dann in den Fokus gerückt wurde, wusste man, dass es darauf hinauslaufen würde. Convergence hat mich nicht in einer Sekunde wirklich überrascht. Nicht einmal, im Gegenteil, eher negativ überrascht. Also wirklich zu sagen, so, nee, komm, jetzt geht doch nicht auch noch dahin. An Einzelheften habe ich nur noch zu sagen, dass mir dieses zweite Heft von Supergirl Matrix gar nicht mehr gefallen hat. Das Einzige, was da passiert, ist eben tatsächlich, dass Ambush Bug mit ihr über den Planeten hüpft und einfach nur noch ein paar alte Realitäten zeigt. Allen voran, also die eine Welt, auf die ich gewartet habe und immer gedacht habe, wann kommt sie endlich, ist eben die Realität aus Sugar und Spike. Das sind diese beiden Babys, die mal miteinander gesprochen haben. Sugar und Spike sieht man hier überhaupt nicht, sondern nur deren Vater oder sowas, der rennt hier kurz rum und sagt, ja, ich bin ganz woanders angekommen, und auf einmal rennen da Zombies über die Straße, keine Ahnung. Convergence also weiterhin eher schwach, die zweite Ausgabe Justice League International auch nicht wirklich besonders, da war das erste Heft ja auch schon nicht besonders. Ich bin gespannt auf die nächste Woche, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht bald zu Ende wäre und es fehlen ja jetzt noch zwei Hefte, wenn das jetzt also an einem Punkt wenn ich jetzt an einem Punkt wäre, wo ich sagen würde, ich habe die Schnauze voll von dem Event, ich würde jetzt tatsächlich aussteigen, aber es sind nur noch zwei Hefte übrig, dann kann ich das Ding auch noch mit nach Hause nehmen. Aber ganz ehrlich, also wenn ihr nicht wirklich Hardcore DC-Fans seid und Bock auf diesen Multiverse-Kram habt, also viele Charaktere aus vielen verschiedenen Realitäten in einem Bild, dann lasst bitte von Convergence auch auf Deutsch die Finger. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Und wie die 89 Hefte insgesamt rausbringen wollen bei Panini, ist mir ein Rätsel. Das wird irgendwann kommen. Ich denke, dass man das in den regulären Heftserien rausbringen wird, in ein paar Sonderbänden, die nach und nach erscheinen. dass das Sinnvollste wäre, wirklich das in einer Reihe von Trade Paperbacks rauszubringen. Das ist eine ganze Menge und da wird man wahrscheinlich den Weg gehen, über mehrere Sammelbände das rauszubringen. Wahrscheinlich, wie viele haben wir denn? Wahrscheinlich 9 Sammelbände, das wäre das Sinnvollste, ja. Über 9 Sammelbände das rauszubringen, immer mit einem Kapitel aus Conversions selber garniert. Ob das dann auch tatsächlich so gemacht wird, kann ich nicht sagen, weil das natürlich dann auch immer sehr ins Geld geht, solche großen Events dann auch zu kaufen. In der Vergangenheit habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass sich Panini und damals auch schon Dino immer sehr dahinter geklemmt haben und die wirklich maßgeblichen, also für die Story selber wirklich maßgeblichen Hefte dann auch veröffentlicht haben und den Rest einfach dann auch außer Acht gelassen haben oder das irgendwie irgendwelche Sammelbände ausgelagert haben. Es bleibt abzuwarten, vielleicht gibt es Convergence-Sonderhefte, irgendwie 3-4 Hefte in einem normalen Heft und dann für 6-7 Euro. Das ist auch noch eine Möglichkeit, das macht Panini also auch häufig, einfach sehr viel Material in so ein Heft reinzupacken, 100 Seiten oder irgendwie sowas und das dann also wirklich zum Schleuderpreis zu verticken, einfach um den Kram auch noch zu veröffentlichen. Wie gesagt, also wenn ihr wirklich ein Hardcore-DC-Fan seid, der das Universum also auch schon seit 20 Jahren beobachtet, dann dürft ihr da mal reingucken, aber ich warne euch vor, es ist nicht besonders gut. Allerdings lasst die Finger davon, wenn das eben nicht zutrifft. So, das nochmal eben für diese Woche Convergence. Weiter geht's dann in der übernächsten Woche, da sage ich dann aber auch gleich nochmal was dazu. Weiter geht's jetzt mit Secret Wars. Und zwar ist da jetzt das erste Heft rausgekommen. Ich glaube, das zweite ist mittlerweile auch schon raus. Ich habe es aber noch nicht vorliegen. Ich habe also bisher nur das erste Heft gelesen. Das ist ein schöner Abgesang auf das 616er und das 1610er Universum. Die Charaktere werden vorgestellt, die für den Event selber wichtig sind. Dann hat man so wirklich eine schöne Schlacht zwischen der ultimativen und der regulären Marvel-Erde. Es ist also insgesamt wirklich eine schöne Beerdigung, die man hier sieht. Und am Ende bricht halt alles zusammen. Man sieht auch alle wichtigen Marvel-Figuren, also die Guardians of the Galaxy, ein paar X-Men, Spider-Man hüpft durchs Bild, Scott Summers besorgt sich die Phoenix Force und wird dann eben zu Phoenix Summers. Und das Raft, was sie sich gebaut haben, und das muss wohl im Prelude passiert sein, bricht irgendwie halb auseinander und wird dann in der Vorschau auf irgendeinem kaputten Planeten gezeigt. Es ist noch nicht wirklich großartig viel zu sehen von dem Event. Es sind also wirklich so, was sind das, 40 Seiten oder sowas, eine große Schlacht. Ultimative Erde gegen die reguläre Marvel-Erde. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht allzu viel von Avengers gelesen, also in den letzten Monaten war ich da nicht so fleißig, weil das immer verschwurbelter wurde, immer weiter durcheinander ging und ich dann einfach irgendwann die Segel gestrichen habe und gesagt habe, nee, ich komme da nicht mehr hinter. Naja, mal abwarten, ob das jetzt wirklich dann in Ausgabe 2 sich dann irgendwann mal in Richtung Battleworld verändert. So meine Erwartung ist einfach, dass die Charaktere dann aus diesem Raft aussteigen und dann in diese seltsame Welt eingeführt werden, die ein bisschen verschwurbelt ist. Aber da müssen wir nochmal abwarten, wie das dann tatsächlich sich in Woche 2 darstellt. Jetzt irgendwann nächste Woche gehen dann auch so die ersten Ongoings und Limited Series los. Ich bin mal gespannt, was ich mir da angucken kann. Da sind auf jeden Fall schon ein paar interessante Sachen dabei, aber das wie gesagt dann auch erst in der nächsten Woche, wenn die Hefte dann da sind. Guti, das eben zum Thema Marvel, das geht jetzt auch so langsam los, dass der Fokus hier von DC nach Marvel geht, aber das müssen wir nochmal abwarten. Dann nochmal ein paar Worte zur neuen CBS-Serie Supergirl. Da gab es nämlich jetzt so einen 6-Minuten-Promo-Trailer-Ausschnitt, wo also wirklich 6 Minuten viele Elemente aus der Serie gezeigt werden. Ihr könnt euch die 6 Minuten mal selber angucken. Ich möchte nur kurz auf meine Highlights eingehen. Cat Grant wird in dieser Serie von Calista Flockhart gespielt. Die kennt man am ehesten vielleicht noch von als Ellie McBeal. Die spielt Cat Grant großartig, also wirklich sehr großkotzig eingebildet, aber sehr zielstrebig und bestimmt. Das gefällt mir sehr gut, wie sie diese Figur darstellt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann wird eben auch so schon so der erste Einsatz von Supergirl gezeigt, wie sie eben ihre Kräfte kennenlernt. Sie kann noch nicht wirklich fliegen, nimmt es aber an, weil ihr Cousin ja fliegen kann. Das heißt, das Thema Krypton und auch Superman, das wird hier definitiv angesprochen. Und so als Botschafter für Superman kommt dann Jimmy Olsen oder James Olsen, wie er hier genannt werden möchte, dann eben dazu. Und an dem Punkt in der Promo war so ein bisschen so der erste Tiefpunkt für mich, weil in der Sekunde, wo Jimmy Olsen dann ins Bild kommt, fängt sie sofort an zu stottern und zu giggeln. Jimmy Olsen ist hier eben nicht so dieser kleine, rothaarige Fotograf, sondern ein großgewachsener, attraktiver, schwarzer Mann. Und es ist also wirklich sehr kindisch, wie Kara hier also dargestellt wird, nach dem Motto, oh ja, gut aussehender Mann, giggle, giggle, hihihihi. Und naja, ich weiß es nicht. Eigentlich ist das nicht nötig, die Figur dann gleich wieder in so ein Girlie zu fabrizieren. Danach geht's aber dann Schlag auf Schlag, wie gesagt, erster Einsatz mit den Kräften, dann wie sie dann ihr Kostüm mit ihrem Nerdfreund dann zurecht bastelt, dann so der erste Kontakt mit DEO, mit dem Department for Extraterrestrial Observations, heißt der Laden, glaube ich, bin mir gerade nicht sicher. Also eben ja die Agentur, die Behörde, die eben die außerirdischen Aktivitäten auf in dem DC-Universum dann tatsächlich übernimmt. Und allein das ist schon cooler als Star Labs und Flash, also die Kombination Star Labs und Flash. Und ich meine, auf dem Bildschirm wenigstens Despero gesehen zu haben oder vielleicht sogar den Parasite, ich weiß es nicht. Despero würde ich mich sehr darüber freuen, das wäre ein krasser Gegner für Supergirl. Es war abzuwarten, welche Gegner sie tatsächlich bekommt. Ansonsten habe ich so erstmal nicht drauf geachtet, wer sonst noch so dabei gewesen sein kann. Mir gefallen ganz gut so die Bezüge zu Superman, die hier auch gezogen werden. Die Möglichkeiten, Crossover mit Flash und Arrow zu haben, ist da quasi. Das Ganze läuft zwar auf CBS und nicht auf CW wie die anderen beiden Serien. Es ist aber das gleiche Produktionsteam dahinter. Das heißt, es besteht eine spekulative Möglichkeit, diese Serien dann auch tatsächlich zu verbinden. Ob das in der Praxis gemacht wird, weiß ich nicht. Was gibt's noch zu sagen? Ja, so der Soap-Faktor wird in der Serie bestimmt relativ groß, weil wir haben hier einen weiblichen Charakter. Und ich weiß nicht, warum Autoren das mit weiblichen Charakteren immer machen müssen, aber ich denke, der Soap-Faktor wird hier noch wesentlich größer sein als bei Flash und bei Arrow. Der Fokus liegt da aber schon eher auf dem Superhelden-Kram. Bei Supergirl wird es de facto wahrscheinlich fast andersrum sein, würde ich sagen. Und damit hätten wir dann die inoffizielle Nachfolgesendung zu Smallville. Das war eigentlich auch eine Soap mit Superhelden. Los geht's in Amerika diesen Herbst. Wann es in Deutschland losgeht, weiß ich nicht. Momentan sind die Fernsehsender aber sehr schnell damit, diese Serien ins deutsche Fernsehen zu bringen, weil die kriegen damit die Zuschauer. Das ist ganz interessant. Also die haben also auch wirklich okaye Einschaltquoten. Und die Serien sind einfach auch wirklich sehr gut. Ich bin gespannt, wie die Serie dann im Endeffekt wirklich bleibt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Idee mit Supergirl als Serie tatsächlich so gut darstellt, dass das also wirklich so gut wird. Bin also wirklich positiv überrascht von dieser Promo. Und naja, mal gucken, ob das dann auch als Serie so gut funktioniert. Gut, ich glaube, jetzt habe ich auch alle meine Themen abgehandelt. Die halbe Stunde habe ich nämlich jetzt auch schon wieder voll. Ich hoffe, dass meine nasale Stimme nicht so schlimm gewesen ist, weil ich kriege gerade noch kaum noch Luft nach dieser halben Stunde Monolog. Wie gesagt, nächste Woche keine reguläre Nerd-Nerd-Sendung, denn Tobi und ich haben am Donnerstag, am Freitag eine neue Kinderstunde aufgenommen. Die wird dann in der nächsten Woche versendet. Da könnt ihr euch also auch mal wieder auf eine neue Folge freuen. Und immer wenn es natürlich was anderes gibt, dann gibt es hier kein Nerd, Nerd, Nerd. Das ist ja ganz klar. Genau, das heißt, wir hören und wir hören uns dann erst in 2 Wochen wieder. Und trotzdem könnt ihr mich nächste Woche dann aber auch hören in der Kinderstunde auf Wieder Nerd. Nerd, Nerd, Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.